was. Gut. Ja, tschüss. Ciao. Hallo. Hi. Wie sieht es denn aus mit Spinat eigentlich? Ja. Dose? Gibt es? Aber ich habe keine mehr. Scheiße. Und frischer Spinat ist nicht die Saison? Ich habe frische Spinat, ich habe verkauft. Ja. Ich esse verrückt. Sollte gar nicht kaufen. Nee, aber Spinat ist doch gut eigentlich. Aber sehr gut, diese. Ich esse gerne und ich habe so ganz Kiste gekauft. Ja. Ich esse alleine. Ja. Gar nicht ein Kilo verkauft. Ja, doof. Dann müssen wir zweimal probieren und nie wieder. Besser nicht abrechnen. Keine Sparung. Alles? Ja. 22? Was machen Sie mit diesem? Salat. Erstmal spülen, oder? Mit kaltem Wasser. Ja, ein bisschen weich muss es werden, ne? Verschneiden und kleiner. Ja. Ja, noch ein bisschen Zeug dazu, so Gemüse, Chili, Nüsse. Ja. Ja. Danke. Danke auch. Tschüss.